ich liebe dich zwar noch, jedoch ist heut ein hohes Licht erschienen, das ich vor allem muss mit meinem Liebesgruß empfangen und bedienen. Der teure Christian, der Wälder Pan, kann in erwünschtem Wohl erwehen, sein hohes Ursprungsfest ist dass ich mich mit dir itz und verbinde und an ein Freudenopfer zünde. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wir tragen unsere Flammen mit Wunsch, mit Wunsch und Freude itz zusammen, unsere Flammen.